Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns hauptsächlich damit befasst, wie man auf Chinesisch einen Telefonanruf tätigt. Werfen wir kurz einen Blick zurück. Es geht los. Angenommen, ich möchte Direktor Liu zu Hause anrufen. Was sage ich als erstes auf Chinesisch? Man kann zum Beispiel Folgendes sagen. Wei, Liu Jingli zai jia ma? Wei, Liu Jingli zai jia ma? Richtig. Leider ist der Herr Liu nicht zu Hause. Man kann also fragen, wann er wieder zurückkommt. Genau. Ta shenme shihou huilai? Ta shenme shihou huilai? Shenme heißt was und shihou Zeit. Shenme shihou? Wann? Huilai, zurückkommen. Huilai. Wann kommt er zurück? Ta shenme shihou huilai? Ta shenme shihou huilai? Und wenn ich um einen Rückruf bitten möchte? Dann gibt es diese Möglichkeit. Qing ta gei wo hui ge dianhua. Qing ta gei wo hui ge dianhua. Qing heißt bitte. Qing. Ta heißt er, in oder im. Ta. Und wo heißt ich, mich oder mir, richtig? Richtig. Gei heißt geben. Gei. Hui ge dianhua, zurückrufen. Hui ge dianhua. Bitte sagen Sie ihm, mich zurückzurufen. Qing ta gei wo hui ge dianhua. Dies ist auch gleichzeitig die richtige Antwort auf unsere kleine Quizfrage. Qing ta gei wo hui ge dianhua. Ganz genau. Hören wir uns nun noch einmal die Unterhaltung der letzten Lektion an. Wei, Liu Jingli zai jia ma? Ta bu zai jia. Ta shenme shihou huilai? Wo ye bu zhidao. Qing ta gei wo hui ge dianhua. Hao de. Wo de dianhua shi 87654321. Hao de, wo yi ding zhuan gao ta. Okay, so viel zum Rückblick. Was erwartet uns in der heutigen Lektion? Heute geht es darum, sich über andere zu unterhalten. Sehr gut. Hören wir gleich mal das Wichtigste in der heutigen Lektion. Ni mei mei shi zuo shenme de? Ni jue de ta zenme yang? Ta hen piao liang. Ta te bie cong ming. Wenn man sich mit jemandem über andere unterhält, möchte man oft gerne wissen, welchen Beruf die betreffende Person ausübt. Ja, das ist eine häufig gestellte Frage. Zum Beispiel kann man nach dem Beruf deiner kleinen Schwester fragen. Genau, das heißt, 你妹妹是做什么的? 你妹妹是做什么的? 你 heißt du. Dich oder dir. Ni. Mei mei heißt kleine Schwester. Mei mei. Shi heißt sein. Shi. Zuo heißt machen. Zuo. Shenme, diesen Ausdruck kennen wir schon, heißt was. Shenme. De ist ein Partikel. De. Ni mei mei shi zuo shenme de? 你妹妹是做什么的? Und wenn ich fragen will, was du vom Beruf bist? Das ist einfach. Du musst nur Ni mei mei durch ni ersetzen. Dann sagt man also, ni shi zuo shenme de. Richtig. Ni mei mei shi zuo shenme de. Ta shi lao shi. Ni shi zuo shenme de. Wo shi jizhe. Nun habe ich natürlich noch mehr Fragen, zum Beispiel, was hältst du von ihr? Das heißt, ni jue de ta zeme yang? Ni jue de ta zeme yang? Ni, das kennen wir schon, heißt du. Ni. Jue de ist sehr verbreitet und bedeutet so viel wie finden, im Sinne von ich bin der Meinung. Jue de. Ta heißt sie oder ihr. Ta. Zemmeyang heißt wie. Zemmeyang. In diesem Fall wird zemmeyang verwendet, um nach einer Meinung zu fragen. Zemmeyang. Was hältst du von ihr? Ni jue de ta zemmeyang? Ni jue de ta zemmeyang? Hören wir uns ein weiteres Beispiel an. 你觉得她怎么样？ 她很漂亮，她特别聪明。 Aha, leider konnte ich die Antwort nicht verstehen. Kannst du mir das bitte erklären? Natürlich. Der Mann sagte, sie ist sehr hübsch. Auf Chinesisch heißt das, 她很漂亮。 她很漂亮。 她 heißt sie oder ihr. 她 很 sehr 很 und 漂亮 heißt hübsch 漂亮 sie ist sehr hübsch 她很漂亮 她很漂亮 und wir haben noch einen weiteren wichtigen Satz gehört, ebenfalls ein Kompliment. Sehr gut. Welches Kompliment? Sie ist besonders klug. 她特别聪明 她特别聪明。 她 heißt wieder sie oder ihr. 她 特别 besonders. 特别 聪明 heißt klug. 聪明 Sie ist besonders klug. 她特别聪明。 她特别聪明。Jetzt kann ich also auch schon Komplimente machen. Genau, hören wir uns noch einmal die ganze Unterhaltung an. 你妹妹是做什么的？ 她是老师。你是做什么的？ 我是记者。你觉得她怎么样？ 她很漂亮。她特别聪明。 Gut, so viel zur Wiederholung. Und hier noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Die offiziellen Maskottchen der 29. Olympischen Sommerspiele 2008 in Beijing sind fünf verspielte Puppen namens Fuwa. Die Farbe und die Inspiration der Fuwa ist den Olympischen Ringen, dem enormen Territorium Chinas und den Besonderheiten des Landes zu verdanken. Die Fuwas verbreiten die Idee der Freundschaft, des Friedens und der Harmonie zwischen Mensch und Natur.Die Maskottchen bestehen dabei aus einem Fisch, einem Panda-Bären, einer tibetischen Antilope, einer Schwalbe und dem olympischen Feuer. Jedes der Fuwa hat einen zweisilbigen rhythmischen Namen, eine traditionelle Geste in China, um die Zuneigung für Kinder auszudrücken. Sie lauten Bei Bei, Jing Jing, Huan Huan, Ying Ying und Ni Ni. Setzt man die einzelnen Silben zusammen, also Beijing huan ying ni. So heißt das auf Chinesisch, Beijing heißt dich willkommen. Eine herzliche Begrüßung zu den Olympischen Spielen. Das war's leider schon wieder für heute. Zum Schluss wie immer noch unser Quiz. Wie sagt man, was bist du vom Beruf auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns bitte. Unsere E-Mail-Adresse lautet ger@cri.com.cn. Mehr Informationen gibt es auf german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.